Es schien vor Svidrigailow keine Furcht zu haben, starrte ihn staunend mit seinen großen, schwarzen Augen an und schluchzte nur ab und zu auf, wie Kinder, die lange geweint und sich eigentlich schon ausgeweint und sogar beruhigt haben, dann aber unwillkürlich noch ein paar Mal kurz nachschluchzen, wie beim Schluckauf. Das Gesichtchen des kleinen Mädchens war blass und ausgemergelt. Es schien vor Kälte fast erstarrt zu sein. »Wie ist sie denn überhaupt hierher gekommen? Sie muss sich hier versteckt und die ganze Nacht nicht geschlafen haben.« Er begann, sie auszufragen. Da wurde die Kleine plötzlich mitteilsam und plapperte sehr, sehr schnell, aber kaum verständlich, in ihrer Kindersprache etwas von einer Mama und dass sie von einer Mama Prügel bekommen wird und von einer Tasse, die sie zerschlagen habe. Die Kleine plapperte ohne aufzuhören, aber aus diesem Geplapper konnte man nur zur Not erraten, dass es jedenfalls ein ungeliebtes Kind war, dass die Mutter, vielleicht so eine ewig betrunkene Köchin, die wohl hier im Gasthaus in Stellung war, die Kleine geprügelt und ihr Angst eingejagt hatte, dass die Kleine eine Tasse zerschlagen hatte und vor Schreck und Angst noch am Abend weggelaufen war. Vermutlich hatte sie sich lange irgendwo auf dem Hof versteckt, im Regen, schließlich sich ins Haus hineingeschlichen, sich hinter dem Schrank verkrochen und hier in der Ecke weinend und zitternd vor Nässe, Dunkelheit und aus Furcht, dass man sie nun für all das schmerzhaft schlagen werde, die ganze Nacht zusammengekauert gehockt. Svidrigailow nahm sie auf die Arme, trug sie in sein Zimmer, setzte sie auf das Bett und begann sie auszukleiden. Ihre durchlöcherten Stiefelchen, die sie an den nackten Füßen trug, waren so nass, als hätten sie die ganze Nacht in einer Pfütze gelegen. Nachdem er sie entkleidet hatte, legte er sie ins Bett, deckte sie zu und zog ihr die Decke über den Kopf. Sie schlief sofort ein. Nachdem er damit fertig war, versank er wieder in sein düsteres Nachdenken. »Warum habe ich mich nur darauf eingelassen?« dachte er plötzlich mit einem schweren und bösen Gefühl. »Was für ein Unsinn!« Voll Ärger nahm er die Kerze. Er wollte um jeden Preis den Kerl finden und schnell von hier wegkommen. »Ach, so ein Kind!« dachte er fluchend und öffnete schon die Tür, kehrte aber noch einmal zurück, um zu sehen, ob die Kleine schlafe und wie sie schlafe. Er hob vorsichtig die Decke auf. Das Mädchen lag in festem und seligem Schlaf. Sie war unter der Decke warm geworden und das Blut war wieder in ihre blassen Wangen gestiegen. Aber sonderbar, diese Röte war greller und auffallender als sonst bei Kindern. »Das ist eine fieberhafte Röte«, dachte Svidrigailow. »Das ist genau die Röte wie nach Alkoholgenuss, als hätte man ihr ein ganzes Glas Wein zu trinken gegeben. Ihre roten Lippen brennen, scheinen zu flammen. Aber was ist das?«